Hallo, liebe Hörer auf Radio Marabu, mein Name ist Donata, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich eine Sendung zum Interview mit Cage the Elephant. Das alles nächste Stunde. Jetzt erstmal The Trail of Dead. Dead haben dieses Jahr vor kurzem ihr 9. Studioalbum rausgebracht. Deswegen heißt das auch 9 oder 9, egal, weil nämlich in römischer Schrift geschrieben. Und davon hört man gerade den Song Lie Without a Liar, The Trail of Dead auf Radio Marabu. Mein Name ist Donata, hallo nochmal. Und hier nun die Band zu dem Interview in der nächsten Stunde, Cage the Elephant in One Ear. Put us on the map and I'm a phony in disguise trying to 30 Minuten nonstop. 30 Minuten nonstop Marabu. Marabu. Mit Donata, die Lady bei Radio Marabu. Alternative Music. Is not to love. and yet I keep on coming back to call you bluff. It's hard to see it for all the lies. I saw it fade. Seit 1984. Marabu Retrocard. The Bucketheads mit dem Song Baum. Und weil diese Band ganz schön viel vom nächsten Song gesampelt haben, packen wir gleich einen Retrocard hinterher. Chicago Street Player. Years and Years ist ein Elektropop-Trio aus London und hier zu hören mit dem Song Memory. Haben bisher noch kein einziges Album rausgebracht, sondern bisher nur eine EP und mehrere Singles, wie den gerade gehörten Song Memo. Und dennoch wird ein großer Hype in den Medien in England gestartet. Der Song ist aber auch wirklich gar nicht so schlecht. Ich denke, wir werden noch mehr von euch hören. Puro Instinct sind Piper und Skylar Kaplan aus Los Angeles und hier ist ihre aktuelle Single Six of Swords. Every time I see Schwestern von Puro Instinct nennen ihren Sound selber quasi Glam. Wir hörten gerade den Song Sex of Swords. Außerdem in der letzten halben Stunde gab es für euch The Trail of Dead, Cage the Elephant, The History of Apple Pie, Bombay Bicycle Club, The Bucketheads, Chicago und Years and Years. Jetzt gibt's eine kleine Pause. Bis gleich. Bleibt dran. Dann kommen BC Camplight. Gleich mehr. Europe's Alternative Music auf Radio Marabu. Talking Time bei Radio Marabu. Hi, ich bin Christian, Sänger bei Woods of Burnham und ihr hört Radio Marabu. Das Porträt und Interview im Frühjahr 2015 auf Radio Marabu. Bis auf Kugel und Loppe, Goethe zu Werbezwecken, überall, aber nicht bei uns. Blut ist ein ganz besonderer Saft. Das also war des Pudels Kern. Die Botschaft höre ich wohl. Allein, mir fehlt der Glaube. Marabus Gundart Hellwig inszeniert den Urfaust in Zeitz. Goethe nicht kommerziell, hier auf Marabu. Wir beglückwünschen euch zum Januar 2015. Ensemble Panko bemüht sich, einen Strauß bunter Melodien für euch zu pflücken. Dabei geht es in loser Folge heiter, besinnlich, aber auch mal leiser, aggressiv zu. Für den Januar Hörgenuss mit Panko auf Radio Marabu. Hier ist André Herzberg von der Band Panko und im Januar 2015 ist Panko-Monat auf Radio Marabu. Ein neuer Tag in Panko. Radio Marabu. Europe's Alternative Music. Talking Time bei Radio Marabu. Hi, we're the Ramona Flowers and you're listening to Radio Marabu. Boom! Das Porträt und Interview im Frühjahr 2015 auf Radio Marabu. Europe's Alternative. Started in 1984. Get ready for a lot of fun and excitement. Brian Christin Show kommt ursprünglich aus den USA und lebt zurzeit in Manchester in England. Wenn er auf der Bühne steht, geht er unter dem Namen BC Camplight und den hören wir jetzt mit dem Song Just Because I Love You. Just because I love I'm wieder Zeit für ein paar alte Schinken. Aus dem Jahre 1987, Room in Your Heart von Living in a Box. Belegten damals Living in a Box in Deutschland in den Charts mit diesem Song. Und 3 Jahre vorher waren Sister Sledge mit diesem Song am Start, Thinking of You. We'll be right back. I'll do as long as I'm living. I'm thinking of you and the things you do to me. That makes me love you. Now I'm living in ecstasy. Hey, it's you and the things you do to me. That makes me love you. Now I'm living in ecstasy. Marabu.de Kontakt per Gästebuch. Eure Kommentare via www.radiomarabu.de. Radio Marabu, 24 Stunden Stream im Internet. Und Dienstag auf 104,8 Osnabrück. Infos www.radiomarabu.de. Lang, lang war gestern. Welle ist heute mit Marabu. Hier ein Marabu-Mitschnitt von John Durham aus Neuseeland. Kurzwelle ist heute mit Marabu. Einmal im Monat für euch. Radio Marabu Pure. Marabu Pure. Unsere Musikmischung. Brandneue Tracks und handverlesene Klassiker. Verschiedenster Genres aus unserem Musikarchiv. 24 Stunden moderiert. Im Stream. Testet radiomarabu.de. Talk about highs and lows. What goes up comes down, you know. And I've been in a better place a year ago at your love's embrace. I never thought that I could deserve you. I must admit that I wasn't like you. But given all the time that I gave you, I can no longer wait for approval. I want you to really want to, because it's all. is Rock and Roll Radio. Radio Marabou. Radio Marabou. The people are freezing and the water is warm and the ice caps are melting. What will happen when they're gone? Will the experts look stupid and invert the facts? Will they give you back your donations or keep the paper stacks? The feeling is mutual. You don't like what we do because we say what we are thinking and that shocks and frightens you. The lion in the jungle shows no shame, it shows no pride. It does what it needs to stay strong and to survive, yeah. Aus Denver kommt der nächste Act auf Radio Marabou. Das Duo Elena Moore und Patrick Riley, ein Ehepaar mit dem Künstlernamen Tennis. I'm Calling heißt der Song und beendet meine erste Stunde oder macht sie voll quasi meiner heutigen Sendung. Die geht allerdings ja noch weiter. Noch eine Stunde bin ich für euch am Mikro. Mein Name ist Donata und bis gleich. Tonight, the trees, a fragile curve. The dim horizon that you serve.